gemeinsam sind wir stark. In Deutschland. Sterben mit Schmerz und viel Qual. Druck ist ein Verderben, doch das ist uns scheißegal. Du weißt genau, du wirst daran sterben mit Schmerz und viel Qual. Das Beste für unser Land. Nur manche Deutschen werden zu viel nicht anerkannt.